eine Neuordnung der demografischen Verhältnisse, das heißt eine Umsiedlung der Nationalitäten so, dass sie am Abschluss der Entwicklung bessere Trennungslinien ergeben, als es heute der Fall ist. In diesem Sinn.